stehst mir bei, wenn ich dich brauche. Du setzt dich für mich ein, wenn ich schwach und hilflos bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß und bis zum Hals in Schwierigkeiten stecke, stehst du mir mit Rat und Tat zur Seite. Du machst mir Mut, wenn ich mich fürchte und wenn ich traurig bin, schenkst du Zuversicht und Trost. Wenn ich krank bin, pflegst du mich, und als ich einsam war, gabst du mir Liebe. Deine Tür steht für mich stets weit offen. Für das und noch viel mehr will ich einfach einmal Danke sagen. Es tut gut, dir zu begegnen. Es ist schön, dass es